mich an dich, an die schöne Zeit, als mein Urlaub war. Und ich freue mich schon auf das nächste Jahr. Manchen schönen Tag, manche schöne Nacht wollen wir glücklich sein. Mit der Heimatmelodie durch den Abend.